ich komme vorbei, kaue Kaugummi und dreht ein paar Leuten in den Arsch. Ich hab nur leider kein Kaugummi. Dresden ist eine unglaubliche Leinwand, eine wunderschöne Kulisse, um sein Leben zu zeichnen. Und die Bilder lernen laufen und die Bilder lernen saufen, um wieder zu vergessen. Und die Bilder lernen spielen, den Kreislauf sich Sterni zu kaufen. Die Bilder lernen spielen zu lassen, alle Tricks finden und Kniffe. Sie lernen den Gebrauch von Kreditkarten seit dem Spielkasten voller Sparkassen. Rampampam, Sand in den Augen, nö, das ist kein Traum, du siehst den Freiraum mit den eigenen Augen. Yo, und all die Frauen hier, bitte, Bro, biere dich aus. Und die Haltegriffe in den Straßenbahnen sind moderne Lianen für den Zehenschuh tragenden Tarzan. Und die bei Rewe Container und The Chain, ich lehne mich stets gut an wie ein Leguan. Schreibe ein Drehbuch, während die Kids um mich sprayen, Skateboard fahren. Doch die Boards werden länger wie ein Penis auf der Reeperbahn. Alle wollen Kiez, das ist Nipuland, Tattoo, Nerven, thermonukleares Panda-Band. Das ist eine Randfigur, spricht mit mir penetrant an. Ich dreh mich um wie ein Pentagramm, tja, und wenn man dich abends romantisch durch die Straßen pendeln sieht, hältst du deine eigenen Hände vom Leben verschwendet zu ein selbstverliebter Freak. Pfeifst du selbst ein Ständchen in Selbstgesprächen vertieft und die Mrs. Doubtfire heiß ist am Dauerfeiern. Doch Hoshi, die Brücken sind zu groß für unser Leben danach. Doch go, Trabi, go, die besten Puppen sind die, wo man die Fäden nicht sieht. Die besten Freaks haben stets Liebe im Kaugummi. Und ich schenk ihr einen Mond und die Sterne dazu als Nachtisch. Du bist Besseres gewohnt, großartig, fanatik. Ja, du hast so viele Kurven, nur leider keine Bremse. Ich trink auf deinen Geburtstag 100 Wasser auf die Echse an der Elbe. Auf die Echse an der Elbe, yeah. Auf die Echse an der Elbe, auf die Echse an der Elbe, auf die Echse an der Elbe, auf die Echse an der Elbe, auf die Echse an der Elbe. Yeah. Und ich schenk ihr den Mond und die Sterne als Nachtisch. Du bist Besseres gewohnt, großartig, fanartig. Du hast so viele Kurven, nur leider ich keine Bremse. Ich trinke auf deinen Geburtstag 100 Wasser auf die Echse an der Elbe. Kaugummi? Ist gut? Kirsche? Nee, aber danke.